ist das erste Treffen zwischen Vertretern der Studentenschaft und Ministerpräsident Li Ping bereits nach weniger als einer Stunde beendet worden. Das Gespräch sei an der Weigerung des Ministerpräsidenten gescheitert, das Treffen im Fernsehen auszustrahlen. So wie in den vergangenen 3 Tagen in Peking beeinflussen auch in Shanghai die Massenproteste den Besuch des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow. Weil in Shanghais Innenstadt Zehntausende von Studenten und Arbeiter demonstrieren, musste das Besuchsprogramm für Gorbatschow erneut geändert werden. Shanghai ist die letzte Station des Kreml-Chefs bei seinem China-Besuch. Gorbatschow will am Abend nach Moskau zurückfliegen. Dann internationale Pressestimmen. China-Studenten haben schier Unmögliches geschafft. Sie stehen mit ihren Forderungen nach politischer Öffnung und Demokratie nicht mehr allein. Erst hatte sich die Elite der Universitäten angeschlossen, jetzt auch Arbeitsgruppen aus der politischen Verwaltung, Ärzte, Krankenschwester und Arbeiter. Zigtausende marschierten und marschieren in Peking und anderen Großstädten. Sie marschieren für eine Zukunft, die noch nur graue Theorie ist, mehr politische Freiheit. Im Sinne Gorbatschows für mehr Glasnost und Perestroika. Der allerdings versucht, seine Revolution von oben durchzusetzen. Der Aufstand in der Volksrepublik China kommt von unten. Ludwig Tamm, unser Korrespondent aus dem trotz allem diszipliniert gärenden Peking. In ganz China, vor allem aber in der Hauptstadt, findet der Hungerstreik der Studenten, finden ihre Proteste und Demonstrationen und ihre Forderungen Unterstützung. Der historische Besuch des sowjetischen Staats- und Parteichefs Michail Gorbatschow ist in den Hintergrund getreten. Am 4. Tag seines Aufenthaltes in China marschieren die Arbeiter, um den Studenten und Intellektuellen zu helfen. Schon in den frühen Morgenstunden fuhren Hunderte, Tausende von Lastwagen mit Arbeitern und Arbeiterinnen, die Fahnen und Transparente schwenkten, durch die Straßen dem Zentrum zu. Der Verkehr war schon am Morgen zum Erliegen gekommen. Selbst in den Außenbezirken ein Bild der Unruhe und hektischer Aktivität. Eine Straßenszene etwa 5 Kilometer vom Platz des himmlischen Friedens entfernt. Feuerwerkskörper krachen, die Straßenränder sind von Menschen gesäumt, die jubelnden, vorbeifahrenden, vorbeiradelnden, vorbeimarschierenden zu, zeigen mit den Fingern das V-Zeichen. Und alle versichern lautstark, dass sie die Studenten lieben, dass sie richtig finden, was die machen, dass sie deren Tapferkeit bewundern, besonders die der Hungerstreiker. Die englischsprachige Pekinger Zeitung China Daily widmete diesen Studenten heute einen längeren Beitrag und schrieb darüber, Studenten im Hungerstreik machen Geschichte. Und das dürfte ein zutreffender Kommentar sein. Studenten schrieben gestern auf ein Transparent, Regierung, du machst die Augen zu. Das nämlich ärgert die Leute am meisten, dass führende Politiker nur Versprechungen und verbale Zusicherungen machen, denen die Leute keinen Glauben schenken, statt Taten zu bieten. Aber wie sollen die aussehen? Wenn Zhao Ziyang mehr Demokratie und Pressefreiheit verspricht, dann kann er ja nur einen Prozess in Gang setzen, der dorthin führt. Aber niemand kann sich hinstellen und verkünden, ab morgen herrsche Demokratie. Veränderung an der Führungsspitze, ein Rücktritt von Deng Xiaoping, von Zhao Ziyang, von Li Peng. Solche Rücktritte werden lautstark verlangt, aber niemand weiß, was das bringt. Die Lage ist prekär und nicht ungefährlich. Kampf bis zum Ende, rufen sie. Und lang lebe die Studenten, das Volk, das Vaterland. Lang lebe die Demokratie, lang lebe die Freiheit. Und die vielen Journalisten, die sich inzwischen angeschlossen haben, meinen speziell die Pressefreiheit. Vertreter aller Parteizeitungen sind unter den Demonstranten auszumachen. Auch der staatlichen Nachrichtenagentur, des Fernsehens, des Rundfunks. China Daily bringt am Donnerstag sogar ein Bild, auf dem Redaktionsangehörige des Hauses bei der Demonstration zu sehen sind, mit Transparenten, die da sagen, unterstützt die Kämpfer für Demokratie und Pressefreiheit und Top-Funktionäre, redet so schnell wie möglich mit den Studenten. Das tun die auch, freilich auf ihre Weise und für die Demonstranten in ungenügender Form. Am Donnerstagmorgen suchten Ministerpräsident Li Peng, Parteisekretär Zhao Ziyang, Politbüro-Mitglied Hu Qili Studenten auf, die wegen ihres durch den Hungerstreik geschwächten Zustandes in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Während die Großen unverbindliche Sprachen wie etwa ihre Mutter wird sie sicher vermissen, richtete sich einer der jungen Leute im Bett auf und sagte, wenn ihr beamtete Profiteure kontrollieren wollt, dann fangt doch bei euren Söhnen an. Die Führung wird mit Petitionen, Appellen, Briefen überschüttet. Sie alle bitten darum, junges Menschenleben zu retten, die Studenten davon zu überzeugen, dass sie ihren Hungerstreik aufgeben und an ihre Universitäten zurückkehren. Aber die lehnen das ab. Jetzt schon gar, da die Arbeiter aus ihren Fabriken kommen, die freilich ganz andere Sorgen bedrücken als fehlende Pressefreiheit oder Demokratie. Ein Transparent brachte das auf den Punkt. Das nämlich forderte, gebt mir meinen Fisch für 38 Pfennige zurück. Das war der Preis von vor ein paar Jahren. Heute kostet der 2,50 Mark. Es handelt sich um den größten Massenprotest in der Geschichte des Landes. Zum Besuch des sowjetischen Generalsekretärs erinnert die Rheinische Post daran, dass der chinesische Drache aufbegehrt und schreibt, geschickt wie immer hat der sowjetische Generalsekretär sich aus der Affäre gezogen, indem er gleichzeitig den jungen Aufbegehrenden seinen Respekt bekundete und mehrfach die Abneigung aussprach, sich in innere Angelegenheiten des Gastlandes einzumischen. In Wirklichkeit hat Gorbatschow es natürlich doch getan, sonst hätte er den als historisch empfundenen Besuch absagen müssen. Die Ära eines der ältesten Reformer im Weltkommunismus, des jetzt geschmähten Greisen Deng Xiaoping, geht dadurch wohl schneller zu Ende, als das ohne den Besuch aus Moskau der Fall gewesen wäre. Die Braunschweiger Zeitung erinnert daran, dass auch zunächst abseits stehende Gruppen der Bevölkerung von dem Proteststurm erfasst sind und kommt zu dem Schluss, die Führung wird nach Gorbatschows Abreise vor der Wahl stehen, verspätet und daher mit sehr ungewissem Ausgang noch einmal Zuflucht zur gewalttätigen Repression zu nehmen oder dem Protest des Volkes zu weichen und damit den Weg freizugeben zur Überwindung des kommunistischen Systems, das auch in China seine Unfähigkeit bewiesen hat. Zum Abschluss eine ausländische Stimme. Die in Kopenhagen erscheinende dänische Zeitung Politiken schreibt, von außen betrachtet steckt Ironie darin, dass die chinesischen Studenten sich auf Gorbatschow und Glasnost mit einer Aktion berufen, die, hätte man dasselbe auf dem Roten Platz in Verbindung mit einem Gipfeltreffen versucht, sich dort nie so weit hätte entwickeln können. Die Vorgänge zeigen, dass die Chinesen sich nicht mehr mit wirtschaftlichen Reformen zufrieden geben wollen, die von einer Parteiführung stimuliert und gebremst werden, die weiterhin ihre vollständige Herrschaft über das politische Leben aufrecht zu erhalten wünscht. Guten Tag, verehrte Zuschauer, ich begrüße Sie zur Heute-Sendung. Die Welle der Massenproteste in Peking reißt nicht ab. Weit mehr als 1 Million Menschen demonstrierten heute wieder im Zentrum der Hauptstadt für politische Reformen. Sie fordern den Rücktritt von Chinas Spitzenpolitiker Deng Xiaoping. Ein Gespräch zwischen Studentenvertretern und Ministerpräsident Li Peng wurde erfolglos abgebrochen. Die Studenten wollen, dass ihre Proteste als eine positive Bewegung gewürdigt werden. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow hat heute zum Abschluss seiner China-Reise Shanghai besucht. Auch dort demonstrierten Zehntausende aus Solidarität mit den Pekinger Studenten. Ankunft in Shanghai, der Willkommensgruß einer kleinen Chinesin für den Generalsekretär aus Moskau. Gorbatschow besucht nach seinem dreitägigen Aufenthalt in Peking vor seinem Heimflug für 5 Stunden Chinas größte Stadt. Im Industrie- und Handelszentrum des Nachbarlandes soll der Kreml-Chef einen kleinen Einblick in die chinesische Wirtschaft erhalten. Bei einem Bankett des Bürgermeisters trifft Gorbatschow Manager und Finanzfachleute. In den Ansprachen wird auch hier die große politische und wirtschaftliche Erwartung unterstrichen, die man in China nach der Normalisierung der Beziehungen zur UdSSR hat. Draußen vor dem Rathaus demonstrieren in Shanghai 30.000 Studenten. Auch sie fordern den Dialog mit der Staats- und Parteiführung und greifen die Korruption der chinesischen Politiker an. Das chinesische Fernsehen zeigt Bilder von ähnlichen Kundgebungen in einem Dutzend weiterer Großstädte. In einem Pekinger Krankenhaus sprachen heute Parteichef Zhao und Ministerpräsident Li Peng mit Hungerstreikenden. 2000 sollen schon geschwächt zur medizinischen Behandlung gebracht worden sein. Diese von Fernsehteams begleitete Visite der beiden Spitzenpolitiker soll Gesprächsbereitschaft andeuten. Zhao und Li haben jedoch keine politischen Zusagen gemacht. Ein Student wies die Unterstellung zurück, die Demonstranten zielten auf den Sturz der kommunistischen Partei in China. Dem Parteichef und dem Ministerpräsidenten wurde ganz offen vorgehalten, die Familien der meisten Funktionäre seien in die allgemeine Korruption verwickelt. Gegen sie richtet sich der Hauptzorn der Menschen, die überall auf die Straße gehen. Heute waren es in Peking mehr als je zuvor. Sich gegen die Städter auf die Landbevölkerung, 70% der Gesamtbevölkerung, stützen, die in den letzten 10 Jahren einen spektakulären Fortschritt erlebt hat. Sie können die merkwürdig zurückhaltende Armee und Polizei in Bewegung setzen und sei es nur mit Säbelrasseln. Sie können mit ihrer bekannten Subtilität die Maschen des Netzes enger ziehen, die Demonstranten spalten, die Bewegung zersetzen, Aufklärungskampagnen starten, Familien unter Druck setzen. Ding kann sogar den durch sein hohes Alter eröffneten Disput um seine Nachfolge nutzen, um die Entwicklung umzukehren, das heißt seine weitere Amtsführung als notwendig erklären und Leute mit intaktem Ruf nach vorne schieben. Soweit die Analyse des Figaro. Das französische Blatt Le Monde findet durch den Vergleich mit der Perestroika-Politik des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow mögliche Fehler in der Politik Deng Xiaopings. Seit etwa 10 Jahren hatte Deng geglaubt, eine Lösung gefunden zu haben, indem er die Wirtschaft ein wenig liberalisierte. Heute bringen Arbeitslosigkeit und galoppierende Inflation seine einstigen Anhänger auf die Straße, um jene seltene Ware Demokratie und letztlich die Ausbreitung bourgeoiser Werte zu fordern, die selbst die am stärksten reformerisch eingestellten Kommunisten erschaudern lässt. Gorbatschow hingegen hatte nach einem Versuch zur Reform der sowjetischen Wirtschaft abgewartet und bevorzugte zunächst politische Reformen und seine Aneignung der Macht. Er ist jedoch zu klug, um zu glauben, dass er dabei stehen bleiben kann, ohne den Überdruss zu riskieren, der heute die chinesische Hierarchie erschüttert, schreibt Le Monde. Auch die dänische Zeitung Politiken stellt das Auseinanderklaffen zwischen wirtschaftlicher und politischer Linie heraus. Von außen betrachtet steckt Ironie darin, dass die chinesischen Studenten sich auf Gorbatschow und Glasnost mit einer Aktion berufen, die, hätte man dasselbe auf dem Roten Platz in Verbindung mit einem Gipfeltreffen versucht, sich dort nie so weit hätte entwickeln können. Die Vorgänge zeigen, dass die Chinesen sich nicht mehr mit wirtschaftlichen Reformen zufrieden geben wollen, die von einer Parteiführung stimuliert und gebremst werden, die weiterhin ihre vollständige Herrschaft über das politische Leben aufrechtzuerhalten wünscht. Ebenso wie Politiken und Le Monde analysiert die französische Libération Stärken und Schwächen chinesischer Politik im Vergleich mit Gorbatschow. Mit dem Sturz von Deng Xiaoping fällt nicht irgendeine Mumie des Kommunismus. Der unermüdliche Gegner von Mao und der Kulturrevolution war vor jetzt 10 Jahren der Pionier einer Entwicklung, die noch keine Perestroika, aber eine echte wirtschaftliche und finanzpolitische Modernisierung darstellte. Ein Bündel von oft radikalen Reformen, neben denen sich die Kühnheiten Gorbatschows auf diesem Gebiet geradezu schüchtern ausnehmen. Ihr Ausmaß lässt sich an ihren sozialen und politischen Folgen ablesen, denn China hat seine früheren Schwächen wiederentdeckt. Eine verheerende Korruption und die durch doppelten Markt- und Inflation bedingten Versorgungslücken. Deng löste einen teuflischen Prozess aus, dem er in dem Moment unausweichlich zum Opfer fallen musste, wo er darauf verzichtete, eine echte Revolution einzuleiten und seinen neuen Wirtschaftskurs politisch umzusetzen. Kraftprobe. Der Konflikt in China nimmt dramatische Ausmaße an. Raketenstreit. Stoltenberg sucht in Washington den Kompromiss. Abrechnung. Der Koop-Skandal und die Aktionäre. Petunien. Erster Freilandversuch mit genmanipulierten Pflanzen genehmigt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nein, eine Revolution erlebt China nicht in diesen Tagen. Die Studenten sind keine Illusionisten. An der Vorherrschaft der Kommunistischen Partei wird sich nichts ändern. Aber einen anderen Kommunismus als den der letzten 10, 12 Jahre wollen sie ganz gewiss. Und alle, die in Peking sind und von dort berichten, können sich kaum vorstellen, dass er ihnen am Ende versagt wird. Keine Revolution also, aber eine friedliche Massenerhebung allemal, jedenfalls in den Großstädten. Und Michail Gorbatschow kann von sich sagen, er sei dabei gewesen. Mit einem Abstecher nach Shanghai ist sein in jeder Beziehung denkwürdiger China-Besuch heute zu Ende gegangen. Ein historisches Ereignis, überschattet vom ersten Tag an von einem anderen, größeren, das sich vorerst nicht in einem so glatten Kommuniqué zusammenfassen lässt, wie es Gast und Gastgeber heute veröffentlicht haben. Aus Peking, Jürgen Bertram. Es herrscht so etwas wie Volksfeststimmung, als am Morgen in Peking aus allen Himmelsrichtungen Hunderttausende von Menschen zum Platz des himmlischen Friedens strömen. Nichts ist in diesen Momenten zu spüren davon, dass sich China in einer der schwersten Krisen seit dem Sieg der kommunistischen Revolution im Jahre 1949 befindet. Wer in der Lage ist, sich zu bewegen, ist unterwegs in Chinas Hauptstadt. Und ähnlich geht es in Millionenstädten wie Shanghai, Xi'an oder Kanton zu. Deutlicher als auf der Straße wird die Spannung auf dem Fernsehschirm. Das chinesische Fernsehen zeigt den ganzen Tag über Bilder von dem Besuch, den die chinesische Führungsspitze am frühen Morgen Studenten abgestattet hat, die nach ihrem Hungerstreik ins Krankenhaus eingeliefert worden sind. Es war ein letzter, verzweifelter Versuch, das Volk, vor allem aber die Jugend, zu beruhigen. Die chinesische Gesellschaft ist stark auf Hierarchie fixiert. Vor diesem kulturellen Hintergrund kann man ermessen, zu welcher Demutsgeste sich die Mitglieder der Parteispitze da durchgerungen hatten. Reisen der Studenten ist zu hören, dass man den Auftritt als unglaubwürdig empfunden habe. Der Staat hätte die Initiative früher ergreifen müssen. Am Nachmittag auf dem Platz des himmlischen Friedens. Nimmt man nur das Spiel der Farben, den Kontrast zwischen dem Grauen und dem Bunten, dann hat die Szene jetzt sogar etwas Poetisches. Aber nach der Dialektik revolutionärer Prozesse kann so etwas im Nu umschlagen in Gewalt und Tragik. Gleich neben den Fahnen und den Transparenten, auf denen mehr Demokratie gefordert wird, stehen nun 90 Busse, in denen Studenten untergebracht sind, die ihren Hungerstreik fortsetzen. Es wird Regen erwartet, man will die Studenten schützen. Gerüchte gehen um, dass bereits junge Leute an den Folgen des Hungerstreiks gestorben sind. Im Fernsehen und im Radio werden derweil Appelle verlesen. Es steht fest, dass sich Abteilungen der Volksbefreiungsarmee mit den im Hungerstreik befindlichen jungen Leuten solidarisiert haben. Eine Abordnung von Studenten hat sich vor dem Tor niedergelassen, hinter dem die Kommunistische Partei Chinas und die Regierung residieren. Es ist eine hochbrisante Situation. An seinem Amtssitz führt Chinas Ministerpräsident Li Peng Gespräche mit Studentenführern. Der Ton ist unverbindlicher als beim Krankenhausbesuch am frühen Morgen. Der Regierungschef fordert die Studenten auf, dafür zu sorgen, dass die im Hungerstreik befindlichen Kommilitonen sofort in die Hospitäler geschafft werden. Direkt aus dem Krankenhaus ist er zu den Gesprächen gekommen. Die Regierung soll die Probleme lösen. Es geht uns um die Menschenwürde. Auf dem Platz des himmlischen Friedens werden inzwischen Plastikzelte für die Hungerstreikenden und ihre Helfer errichtet. Beschließen sich diesen bis zum letzten entschlossenen Studenten immer mehr Kommilitonen an. Das ganze Land unterstützt die Studenten. In Peking ist es seit heute Morgen die gesamte Bevölkerung, alle Schichten, alle Altersklassen. Die Demonstranten sind überall zu finden. Sie haben den Verkehr lahmgelegt schon am Morgen, denn heute fahren Arbeiter und Studenten, Angestellte und Beamte in langen Kolonnen durch die Straßen, schwenken rote Fahnen, zeigen ihre Transparente und rufen politische Parolen. Dazwischen mischen sich immer wieder die Sirenen von Krankenwagen, die ohnmächtig gewordene Studenten vom Hungerstreik in ein Krankenhaus bringen. Heute Morgen hat das Rote Kreuz 80 städtische Busse auf dem Platz des himmlischen Friedens abgestellt, um dort die Studenten unterzubringen, die sich seit Samstag im Hungerstreik befinden. Ständig kommen Gerüchte auf. Jetzt werde eine wichtige Erklärung im Fernsehen gesendet. Aber wenn man da einschaltet, ist immer nur der Dozent, der gerade Mathematik lehrt oder irgendeine chemische Formel. Die Nachrichten freilich zeigen aufregende Bilder aus anderen Städten, aus so gut wie allen Provinzhauptstädten. Dort sieht es genauso aus wie in Peking. Zehntausende protestieren und demonstrieren und längst nicht mehr nur die Studenten. Aus Shanghai wird berichtet, dass 200 Studenten in Hungerstreik getreten sind, unübersehbare Massen das Regierungsgebäude belagern und den Rücktritt des Bürgermeisters fordern. Seit Stunden schwirrt das Gerücht durch Peking. Noch heute werde es eine wichtige Ankündigung im Fernsehen geben. Der dafür prädestinierte Platz wären die Nachrichten um 19 Uhr gewesen. Aber die vergingen und nichts geschah, was die innenpolitische Krise, die China schüttelt, einer Lösung näher gebracht hätte. Die Protestbewegung ist auch heute wieder angeschwollen. Waren gestern schon Arbeiter unter den Demonstranten, so strömten sie heute zu Zehntausenden allein in Peking auf die Straße. Die Innenstadt war schon am Morgen blockiert. Der Platz des himmlischen Friedens, ein einziges Meer von roten Fahnen und Transparenten, kann die Menschenmassen schon längst nicht mehr fassen. Haben Sie bisher zu Fuß oder auf Fahrrädern, die zu Tausenden nebeneinander abgestellt unüberwindliche Zäune darstellen, so benutzten Sie heute Lastautos und Busse. Ganze Kolonnen fuhren tagsüber durch die Straßen, die von Menschen dicht gesäumt waren. Sie jubelten den Protestierenden zu. Eine Atempause gab es lediglich, als ein schweres Gewitter über der Stadt niederging. In Voraussicht der Regengüsse hatte das Rote Kreuz 80 städtische Busse auf den Platz gebracht, wo am Vormittag die teils stark geschwächten Teilnehmer am Hungerstreik untergebracht wurden. Außerdem musste der Platz einmal gründlich gesäubert werden, weil die Behörden den Ausbruch von Krankheiten befürchten. Die Protestbewegung richtet sich immer stärker auf die führenden Politiker Chinas, auf Deng Xiaoping, Ministerpräsident Li Peng und Generalsekretär Zhao Ziyang. Die Abendschau des Fernsehens brachte Ausschnitte aus einem Treffen von Studentenvertretern mit Ministerpräsident Li. Dieses Gespräch führte zu keinem Ergebnis, weil Li eine direkte Übertragung im Rundfunk ablehnte. Auf dem Fernsehschirm war zu sehen, wie er ziemlich barsch die Studenten beschied. Jetzt sei nicht die Stunde eines Dialoges, jetzt gelte es, die vom Hungerstreik Gezeichneten zu retten. Er habe angeordnet, dass die nicht erst ins Krankenhaus gebracht werden, wenn sie ohnmächtig seien, sondern sofort. In Peking, fragt man besorgt, wird es morgen einen weiteren Tag des Protestes, des Volksunmutes geben, mit vielleicht noch mehr Menschen? Oder wird die Regierung personelle Konsequenzen daraus ziehen, dass sie sich völlig isoliert hat? Wird sie gar zur Notbremse greifen und den Ausnahmezustand verkünden? Oder gibt es da noch eine chinesische Methode, an die sonst niemand denkt? Soweit dieser aktuelle Bericht aus Peking. Trotz Skepsis vor allem auf chinesischer Seite, die sowjetisch-chinesischen Beziehungen im Aufwind. Der Weg zum Gipfel und dessen Ergebnisse. Am letzten Tag seiner China-Reise wurde der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow in Shanghai von einer jubelnden Menschenmenge gefeiert. Aus dem offenen Fenster seiner Limousine gelehnt, winkte Gorbatschow den klatschenden Menschen zu. Neugierige waren auf Baugerüste geklettert, um den sowjetischen Gast besser sehen zu können. Tausende von Polizisten bildeten Schulter an Schulter eine Sicherheitsmauer, als Gorbatschow und seine Frau Raissa zum Denkmal des russischen Dichters Puschkin fuhren. Noch Stunden zuvor war dieser Platz von Demonstranten besetzt. Niemand hatte ernsthaft daran geglaubt, dass Gorbatschow tatsächlich das Denkmal besuchen könnte. Nachdem das Ehepaar Gorbatschow zwei Sträuße mit rosa und roten Nelken am Denkmal niedergelegt hatten, wandte sich der sowjetische Parteichef spontan an die Bevölkerung, um sich für den herzlichen Empfang zu bedanken. Bei einem Essen mit dem Stadtparteichef und dem Bürgermeister von Shanghai hatte sich Gorbatschow zuvor lobend über die chinesische Jugend geäußert. Er hoffe, so sagte er, dass von den Jugendlichen beider Länder die Stafette der Freundschaft weitergegeben werde. In diesem Zusammenhang warb Gorbatschow auch für einen Ausbau der Städtepartnerschaften zwischen China und der Sowjetunion. In Shanghai besuchte Gorbatschow dann auch Wirtschaftsbetriebe, die mit ausländischen Investitionen aufgebaut wurden. Anschließend flog der sowjetische Staats- und Parteichef direkt nach Moskau zurück. Unterdessen hat die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua das historische Gipfeltreffen politisch bewertet. Unter Berufung auf die gegenseitige Nichteinmischung betont die Agentur, dass die Normalisierung der sowjetisch-chinesischen Beziehungen auf keinen Fall einen Bündnischarakter habe, so wie es in den 50er Jahren der Fall war. Neben einer Reihe von Gemeinsamkeiten stellte die chinesische Agentur ungelöste Probleme heraus. Wörtlich heißt es, die Führer von China und der Sowjetunion haben keine Übereinstimmung erzielt bei der Lösung der sowjetisch-chinesischen Grenzfrage und beim Abzug der sowjetischen Truppen aus der Mongolei. Beide Seiten haben auch noch Differenzen in einigen internationalen Bereichen, besonders bei der Kambodscha-Frage. Die Unstimmigkeiten sind auch in einem Abschlusskommuniqué festgehalten, das nach dem Abflug der sowjetischen Delegation veröffentlicht wurde. In dieser Erklärung wird aber auch festgeschrieben, dass der Gipfel von Peking als Beitrag zum Weltfrieden angesehen wird und dass sich die sowjetisch-chinesische Normalisierung nicht gegen dritte Länder richtet. Am Telefon nun Peter Schier vom Institut für Asienkunde in Hamburg. Herr Schier, guten Abend. Wenn man eine Bilanz der Gorbatschow-Reise ziehen will und sich dabei das Abschlusskommuniqué betrachtet, eben wurden vom Kollegen Grotzki schon einige Punkte angesprochen, woran liegt dann die bleibende Bedeutung dieses Besuchs? Ist er wirklich so historisch gewesen? Nun ja, vor dem Hintergrund der über zwei Jahrzehnte dauernden Eiszeit ist dieser Besuch natürlich historisch zu sehen. Und das Gipfeltreffen zwischen Deng Xiaoping und Gorbatschow stellt den protokollarischen Abschluss eines zehnjährigen Entspannungsprozesses zwischen den beiden sozialistischen Großmächten dar. Er ist darüber hinaus auch quasi das Siegel für die Normalisierung der bilateralen Beziehungen, und zwar nicht nur auf zwischenstaatlicher und wirtschaftlicher Ebene, sondern auch auf Parteiebene, das heißt zwischen der Kommunistischen Partei Chinas und der KPDSU. Und schließlich stellt das Gipfeltreffen den Ausgangspunkt für eine erheblich beschleunigte Entwicklung der beiderseitigen Beziehungen dar. Und dies dürfte vor allem für die wirtschaftliche Zusammenarbeit gelten, wo es noch große Entwicklungspotenziale gibt. Hier können die Chinesen Agrarprodukte, Konsumgüter und auch Arbeitskräfte bieten, die die Sowjets gegen Maschinen- und Industrieanlagen eintauschen können. Nun wurden ja auch einige strittige und offene Punkte in dem Kommuniqué angesprochen. Wer hatte denn da die größeren Erwartungen? Wer wurde enttäuscht? Waren es die Chinesen oder war es die sowjetische Seite? Nun, ich denke, es sind vor allen Dingen die Chinesen, die enttäuscht sein können von den Ergebnissen dieses Gipfels. Zunächst einmal, was das bilaterale Verhältnis angeht, es hat kein Übereinkommen in der Frage der beiderseitigen Grenzen gegeben. Da gibt es noch eine Reihe von Streitigkeiten. Dann hat man sich auch nicht einigen können über den vollständigen Abzug der sowjetischen Truppen aus der Mongolischen Volksrepublik, der ja von den Chinesen verlangt wird. Die Sowjets sind hier bisher nur zu einem Teil Abzug bereit. Und die Außenpolitik, insbesondere die Situation in Südostasien angeht, eine große Enttäuschung für China, weil Gorbatschow und Deng keine Einigung in der Kambodscha-Frage erzielen konnten. Dies ist schon ein erheblicher Gesichtsverlust der chinesischen Seite, da China immer wieder verlangt hatte, dass die Sowjetunion eine friedliche Lösung des Kambodscha-Konflikts herbeiführen müsse, bevor es überhaupt zu einer völligen Normalisierung der Beziehungen kommen könne. Stattdessen stellt sich die Situation jetzt so dar, dass es nach einem Abzug der vietnamesischen Truppen aus Kambodscha Ende September dieses Jahres wahrscheinlich zu einem Bürgerkrieg in Kambodscha kommen wird. Und in hohem Maße dafür verantwortlich ist die sowjetische Position, die darauf hinausläuft, dass die von vietnamesischen Truppen an die Macht gebrachte Regierung im Wesentlichen die Macht behält und dass dem kambodschanischen Widerstand unter Prinz Sihanouk lediglich einige Ehrenposten eingeräumt werden. Und dies ist weder für den Widerstand noch für China akzeptabel, sodass der Konflikt weitergehen wird, es sei denn, die von der Sowjetunion unterstützte Regierung in Phnom Penh erklärt sich doch noch zu einer wirklichen Machtteilung bereit. Wenn Gorbatschow also eher insgesamt zufrieden sein kann mit dem Verlauf seines Besuchs und den Ergebnissen, so trifft das ja für den großen alten Mann der chinesischen Politik, Deng Xiaoping, in keiner Weise besonders angesichts dieses Massenaufstandes in Peking und anderen Teilen der Republik. Ja, ganz ohne Frage, abgesehen also von dem Scheitern eines erhofften Übereinkommens in der Kambodscha-Frage, ist dieser Gipfel innenpolitisch für Deng Xiaoping zu einem Scherbengericht geworden. Er wollte ja ursprünglich nicht nur als der Vater des großen nachmaoistischen Reformwerks in die Geschichte eingehen, sondern auch als derjenige Politiker, der China wieder mit der...